Leben wie sonst wo. Das Leben in der Gegenwart des 21. Jahrhunderts gleicht einem Irrsinn. Der Neid der Besitzenden auf die Besitzlosen ist übermäßig groß. Die Sozialsysteme haben schon lange kein gutes Dasein mehr erlaubt, der Bürger wird zu einem Rechtlosen und ihm wird eine Würde gewährt, für die man kein Brot bekommt. Da hat man sich für einen Weg entschieden, für einzelne Personen allseits und überall einen Zustand wie in einer Anderswelt zu anderen Zeiten herzustellen. Diese Meinung habe ich einmal vertreten und bin sogleich gerügt worden. Hier gibt es niemanden, der an Hunger leidet. So habe ich es zu hören bekommen. Dabei ist eine ganze Generation von sozial schwachen Personen dabei, ihre Gesundheit zu verlieren, weil man ein weitmaschiges Netzwerk aus Hilfestellungen, aber eine ziemlich schlecht betonierte Hängematte für die Opfer der hiesigen Spaßgesellschaft bereitstellt. Die Umstände dieser Welt sind zu anderen Zeiten sicherlich auch gänzlich anders gewesen. Es wird auch kein direkter Vergleich damit möglich sein. Dieser Aufschrei sollte jedoch deutlich machen, dass es einen Verlust an Gesundheit von sozial schwachen Menschen gibt. Elend ist heutzutage überall zu finden. Es ist wohl auch so gewollt. Gewolltes Leid aber, das ist ein gesellschaftlicher Ausschluss. Die Tatsache, dass man altes Brot zum Essen erhält, hat nichts an der Sachlage geändert, die schlecht ist. Wer heutzutage auf Hilfe angewiesen ist, der muss sich dafür krumm machen. In der Regel geht man aber leer aus.